Hallo, meine lieben Freunde. Wir machen weiter bei dieser Serie Das betrübte Herz Gottes und wir werden euch erklären, wie und was und worum es hier geht. Und ist es nicht herrlich, immer wieder die Liebe Gottes zu erleben? Ich sage euch, zu sehen, zu erleben, wie die Liebe Leben verändert. Zu sehen und zu erleben, wie der Gott, der so toll ist und so liebevoll ist, seinen Sohn geopfert hat für uns, das ist schon etwas, was uns immer wieder unser Herz ergreifen soll. Und jetzt gehen wir weiter mit der Frage, also die zweite Frage in dieser Serie ist, darf ich im neuen Bund das Gesetz halten? Das war ja eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und wisst ihr, dann kommt auch nämlich folgende Gedanke kommt auf. Leute verwechseln das Leben im neuen Bund und dass wir nicht mehr vom Gesetz gerecht werden mit Gesetzlosigkeit. Und da warnt ja die Bibel davor. Schau, die Bibel sagt im Römer im 10. Kapitel, sagt uns die Bibel sehr, sehr klar Folgendes. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Also das ist der 4. Vers. Da sagt die Bibel, Christus ist das Ende des Gesetzes hin zur Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, im neuen Bund hilft mir alles Gesetz halten nicht, um vor Gott gerecht zu werden. Da kann ich Gesetz halten, so viel ich will. Ich werde vor Gott nicht gerecht. Ich werde vor Gott nicht gut dastehen. Ich werde auch von Gott nicht angenommen, weil ich alle Gesetze gehalten habe. Und dann habe ich gemerkt, wie da unter den Christen ein gewisser Zwiespalt hineingekommen ist. Dann habe ich gemerkt, wie manchmal Menschen verurteilt wurden. Der eine hat gesagt, ach, du lebst ja gesetzlos, nur weil du im neuen Bund bist. Und der andere hat dann gesagt, du bist religiös. Du lebst nicht in meinem neuen Bund. Meine lieben Freunde, das tut doch unserem Herrn Jesus weh, wenn wir als Geschwister so miteinander umgehen. Darf ich das Gesetz halten im neuen Bund? Meine lieben Freunde, du darfst machen, was du möchtest. Du darfst im neuen Bund sogar alle 613 Gesetze halten. Stell dir mal das vor. Diese Freiheit, die gibt Gott dir, dass du 613 Gesetze hältst. Du brauchst keine Meeresfrüchte essen, kein Schweinefleisch essen. Wenn du möchtest, kannst du den Sabbat halten. Wenn du möchtest, kannst du auch Material tragen, das keine Mischfasern hat, weil das ist ja auch verboten unter dem alten Bund. Du kannst alles machen, was das Gesetz sagt. Das darfst du, das steht dir frei, auch unter dem neuen Bund. Worum geht es im neuen Bund? Im neuen Bund geht es darum, dass derjenige, der die Gesetze hält und derjenige, der die Gesetze nicht hält, ist nicht einer besser und der andere schlechter. Weder vor Gott noch voreinander. Und darum geht es. Hat Paulus uns das nicht so klar gelehrt, also im Römer und im Korintherbrief gelehrt? Wir sollen die anderen Brüder ehren, achten, schätzen, auch wenn sie nach ihrem Gewissen handeln, das vielleicht noch schwach ist. Der eine hält den Sabbat, der andere hält den Sabbat nicht, der andere macht das, der eine macht das nicht, der isst dies Fleisch nicht, der isst jenes Fleisch nicht. Und schau, wie klar der Apostel Paulus uns lehrt. Wir sollen einander nicht richten. Wir sollen einander nicht verurteilen. Und das ist etwas, was mich so traurig macht. Wisst ihr, ich, Reinhard, finde es falsch und unbiblisch, wenn ich den neuen Bund verstanden habe, ergriffen habe, erlebt habe und auch erlebe und lebe, wenn ich dann sehe, wie andere Christen das Gesetz halten oder einen Teil des Gesetzes halten oder gewisse Gesetze halten, wenn ich dann diese anderen Christen davon überzeuge, aufzuhören, das Gesetz zu halten. Das ist falsch. Warum ist das falsch? Weil ich kann meinen Bruder nicht verurteilen und beurteilen. Wenn jetzt meine Geschwister die Gesetze rigoros halten, um vor Gott gerecht zu werden und vor Gott gerecht darzustellen, dann haben sie ja das Evangelium noch nicht erkannt. Weil sie gedacht haben oder erkannt haben, um vor Gott gerecht zu werden, müssen sie jetzt auch die gewissen Dinge tun. Und da predigen wir das Evangelium. Da verurteilen wir nicht. Dann predigen wir den neuen Bund, aber nicht auf eine Art und Weise verurteilen. Hey, du bist doch gesetzlich, du bist... Nein, meine lieben Freunde, wir predigen die Güte Gottes, das Evangelium Gottes. Wir zeigen, wie der neue Bund genial ist. Jesus wurde mir zur Gerechtigkeit. Er starb für mich, er wurde zur Sünde für mich, 2. Korinther 5, 21, damit ich die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bin. Aber niemals mit dem fingerzeigenden, verurteilenden, mit der fingerzeigenden, verurteilenden Herzenshaltung, dass du darfst das Gesetz nicht behalten im neuen Bund. Schau, da gibt es Menschen, die haben ergriffen, dass Jesus wirklich genug ist. Wie mein neuestes Buch hier heißt, Jesus mehr als genug. Da gibt es Menschen, die haben tatsächlich ergriffen, was der neue Bund bedeutet. Sie leben im neuen Bund, sie erleben das alles und dennoch wollen sie sich an gewisse Gesetze halten. Ja, wo steht denn in der Bibel, dass du das nicht mehr tun darfst? Warum hat Paulus die Galater so stark konfrontiert? Er hat sie so stark konfrontiert, weil sie das Gesetzehalten mit hinzugenommen haben zum Glauben. Und weil die gesagt haben, vom Glauben alleine wirst du nicht gerettet. Das war das Problem der Galater. Das Problem der Galater war nicht, die halten das Gesetz, weil sie es möchten, weil es gut ist für sie, weil sie das angenehm finden. Ja, einfach, weil sie das so tun möchten. Das war nicht das Problem. Paulus hat gesagt, das ist völlig okay. Hat er den Kolossern gesagt, den Korinthern gesagt, den Römern gesagt. Darfst du das Gesetz halten? Das darfst du. Hat es einen Sinn, das Gesetz zu halten, um dabei vor Gott gut darzustellen? Nein, das hat keinen Sinn. Und du kannst auch vor Gott nicht gerecht werden, wenn du das Gesetz hältst. Also, wo du dir bewusst sein musst, ist, warum möchte ich das Gesetz halten? Will ich das Gesetz halten, weil ich einfach sage, ach, Jesus hat so viel für mich getan, er hat den neuen Bund für mich geschlossen, ich bin ewig gerettet, ich komme im Himmel. Und weißt du was, einmal in der Woche feiere ich den Sabbat. Wunderbar, feiere den Sabbat. Was sagt die Bibel, was wir nicht tun sollen? Dass wir allen unseren Geschwistern jetzt sagen sollen, ihr müsst alle einmal in der Woche den Sabbat halten. Die Bibel sagt sogar, Paulus schreibt dann an die Kolosser, dass wir uns von niemand verurteilen lassen sollen, weil wir den Sabbat nicht halten. Die Bibel sagt, der Sabbat ist ein Schattenbild auf die Ruhe in Jesus Christus. Diese Dinge lehrt die Bibel. Aber die Bibel lehrt nicht, von meinem Verständnis her, lehrt die Bibel nicht, dass einem Christen, der im neuen Bund lebt, verboten ist, Gesetze zu halten. Seht ihr, wie klar ich euch die Sachen hier mitteilen will? Wenn deine Herzenshaltung ist, der neue Bund, dann habe ich gegriffen, ich habe es verstanden, ich komme in den Himmel, ich bin ewig erlöst, ich bin ewig gerettet, wie dankbar bin ich Gott. Und weißt du was, der Sabbat tut mir einfach gut. Also feiere ich nicht mit meiner Familie. Oder weißt du was, die Meeresfrüchte zu essen, das lasse ich lieber. Gott hat es im Gesetz schon gesagt, ich weiß, ich muss das jetzt nicht mehr halten, aber ich möchte das einfach so tun. Oder Schweinefleisch, das will ich einfach nicht essen. All diese Dinge sind dir gestattet. Du bist frei, mein lieber Freund. Im neuen Bund bist du frei, das Gesetz zu halten oder das Gesetz nicht zu halten. Völlig frei. Denk daran, es ist ein großer Unterschied zwischen Gesetzlosigkeit und nicht nach dem Gesetz zu leben. Das Wort für Gesetzlosigkeit, welches das Neue Testament mehrmals verwendet und die Bibel warnt vor Gesetzlosigkeit, das Wort bedeutet so zu leben, als ob ich tun und lassen kann, was ich will. Das ist Gesetzlosigkeit. Auch obwohl Christus das Gesetz erfüllt hat und ich nicht mehr durchs Gesetz halten gerecht bin, kann ich nicht so leben, als ob es kein Gesetz gibt. Warum kann ich nicht so leben? Weil es gibt immer noch das Gesetz der Liebe. Und nach dem Gesetz der Liebe mache ich was? Ich achte immer den anderen höher als mich selbst. Also Gesetzlosigkeit bedeutet, ich lebe lieblos. Ich für mich selbst bin mein eigenes Gesetz, ich mache, was ich will, ich kümmere mich um keine Menschen, jeder soll tun, was er will, aber ich rein und tue eben einfach das, was ich jetzt tun will. Das ist Gesetzlosigkeit, das warnt die Bibel davor. Aber den anderen zu verurteilen und zu richten, weil Menschen sich entschieden haben, das Gesetz zu halten, weil sie es aus gewissen Gründen auch wollen, ist lieblos. Das ist gesetzlos, das dürfen wir nicht tun. Also zusammengefasst, meine lieben Freunde, braucht ein Christ das Gesetz zu halten, um in den Himmel zu kommen? Nein. Muss ein Christ die 10 Gebote halten, um in den Himmel zu kommen? Nein. Musst du irgendein einziges Gebot halten, um in den Himmel zu kommen? Nein. Christus hat alle Gebote für dich erfüllt. du kommst in den Himmel, weil Jesus Christus diesen neuen Bund gemacht hat, weil er das Gesetz gehalten hat. Er ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Keine Gerechtigkeit kommt mehr aus dem Halten des Gesetzes. Jesus und Gesetz, um vor Gott gerecht zu werden, geht nicht. Das geht nicht. Jesus und Gesetz halten, um vor Gott gut darzustellen, geht nicht. Die zwei lassen sich nicht vermischen. Der Glaube ist einzig und allein an das vollbrachte Werk Jesus Christus, an das, was er für mich getan hat. Das ist das Einzige, worauf ich meinen Glauben jetzt basiere. Auf sonst gar nichts. Wenn mein Glaube einzig und allein auf das vollbrachte Werk des Kreuzes ist, darf ich, wenn ich möchte, aus freien Stücken und Entscheidungen auch Teile des Gesetzes halten? Natürlich darfst du das. Und wisst ihr, mein Herzensverlangen ist, dass wir Christen so in Liebe leben, dass die, die den neuen Bund ergriffen haben und leben, nicht auf die mit dem Finger zeigen, die nicht noch ergriffen haben und leben. Leben wir doch in der wahren Liebe. Lieben wir doch einander, wie Christus uns auch geliebt hat. Dankeschön, wir sehen uns beim nächsten Mal.